Halleluja. Gut, seid ihr frisch aufgeladen? Halleluja, das war noch nicht so ganz überzeugend, ihr seid euch noch am Unterhalten. Also, kommt wieder her, seid ihr frisch aufgeladen? Halleluja. Gut, Halleluja. Also mir geht es immer so, wenn ich eine Weile in Sprachen bete, dann kommt bei mir immer die Freude irgendwann zum Durchbruch. Irgendwann muss ich immer anfangen zu lachen. Halleluja. Irgendwie tut es bei mir immer die Freude befördern. Halleluja, das ist auch eine gute Sache. Weil die Freude am Herrn, wie heißt es so schön, ist unsere Stärke. Amen. Das heißt, da ist Kraft in dieser Freude. Halleluja. Und ich habe die letzten Stunden hier, die ich gehalten habe hier in der Schule, habe ich darüber gelehrt, über diese drei Aspekte des Dienstes, die Gott die letzten Jahrhunderte, seit der Zeit der Reformation bis heute begonnen hat, wiederherzustellen, diese drei wesentlichen Aspekte. Der erste Aspekt war der Aspekt des Wortes Gottes, repräsentiert in diesem Zeichen des Blutes. Das heißt ja in Apostelgeschichte 2,19, dass am Zeichen am Himmel und unten auf der Erde geschehen werden, bevor Jesus wiederkommt, nämlich Blut, Feuer und Rauchdampf. Das erste Zeichen ist das Zeichen des Blutes, steht für das Wort der Gerechtigkeit, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, die Gerechtigkeit in Christus, das neue Leben in Christus, das durch sein Blut möglich geworden ist, ist wiederhergestellt worden in der Kirchengeschichte für die Gemeinde, nachdem es verschüttet war in der Zeit des Mittelalters, unter lauter Traditionen und Ritualen verdrängt worden war, ist wiederhergestellt worden seit dem 16. Jahrhundert. Reformation, jetzt haben wir ja gerade 500 Jahre Reformation, das war tatsächlich ein sehr wichtiges Jahr, weil es in diesem Jahr sozusagen wieder an die Oberfläche gebrochen ist, dieses Wort, das die Urgemeinde natürlich klar kannte, aber es ist wieder an die Oberfläche gebrochen und es ist uns gegeben als ein wichtiges Tool des Dienstes in der Herrlichkeit. Und das zweite Tool, das wiederhergestellt worden ist, ist die Salbung, die Kraft, das Feuer des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert, begonnen mit der Heilungsbewegung im 19. Jahrhundert und dann Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, die verschiedenen Bewegungen, einfach die diese Gaben des Geistes, die Salbung des Geistes einfach in der Gemeinde wiederhergestellt haben. Man muss sich einfach vorstellen, davor gab es überhaupt kein Bewusstsein über Salbung überhaupt. Das war etwas, was der Gemeinde vollkommen unbekannt war. Und den Teilen der Gemeinde Jesu Christi, die in der Reformation vor 500 Jahren stehen geblieben sind, ist es bis heute nicht bewusst. Ja? Das kannst du feststellen, wenn du mit bestimmten Leuten zu tun hast, die in bestimmten Traditionen nur aufgewachsen sind, dann redest du ihnen von Salbung und sie sagen, was ist Salbung? Kann man das essen? Oder ist das? Ja, also sie sind, oder sie haben ja vollkommen theoretische Vorstellung nur davon, aber kein praktisches. Aber die Wahrheit ist, es ist längst hergestellt worden. Es ist längst wiederhergestellt worden für die Gemeinde Jesu. Und der dritte große Aspekt, der wiederhergestellt wird, ist dieser Rauchdampf. Ja? Und das steht für die Herrlichkeit Gottes. Sag mal, die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass das 21. Jahrhundert, was den Leib Christi angeht, eingehen wird in die Geschichte des Leibes Christi als das Jahrhundert oder die Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt, aber jedenfalls die Zeit der Herrlichkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Zeit der Herrlichkeit. Und du kannst es so vergleichen. Ich hatte jetzt, habe ich im Fernsehen am Sonntagabend, habe ich ein bisschen den Hurricane Irma verfolgt, wie er durch Florida gezogen ist. Und da ist mir sowas bewusst geworden. Das war für mich wie so ein Bild, weißt du? Du kannst es so vergleichen, wenn du nur auf der Ebene des Wortes Gottes unterwegs bist, ja, was schon eine gute Sache ist, besser als du bist nicht auf der Ebene des Wortes Gottes unterwegs. Aber wenn du nur auf der Ebene des Wortes Gottes unterwegs bist oder operierst, kann man sagen, ja, dann ist es ungefähr so, also ohne die Herrlichkeit Gottes, dann ist es ungefähr so, wenn durch deinen Dienst wie so ein lauer Frühlingswind durchs Land geht, mit vielleicht mal ab und zu eine kleine frische Brise, aber wirklich massiv bewegt sich's nicht. Amen. Es ist wie so ein leichter Wind, ja, das ist so erfrischend, ah, das ist gut, ja, das Wort ist gut und so weiter. Wenn die Salbung, wenn du den Bereich der Salbung anzapfst, und wie gesagt, wenn du es nicht gehört hast, die Botschaften, die letzten paar von mir, dann hör sie dir einfach an, weil ich werde jetzt nicht mehr auf jeden einzelnen Aspekt detaillierter eingehen, aber wenn du dich im Bereich der Salbung bewegst, dann ist es schon ungefähr so wie das, was wir jetzt die letzten Tage hier hatten, das Tief Sebastian, ja, mit Bögen, Wind, vielleicht auch schon die ein oder andere Orkanböe, Zweige fallen von den Bäumen und vielleicht auch der ein oder andere kleinere Baum knickt um oder so. Also gewisse gewisse Veränderung passiert auch bereits durch die Salbung des Heiligen Geistes. Ja, und das ist das, was wir in der charismatischen Bewegung zum Beispiel gesehen haben. Ja, die Salbung des Heiligen Geistes wurde wiederentdeckt und Dinge haben sich bewegt. Ja, aber wenn du, wenn du, sag mal zu den Nachbarn, wenn du beginnst, im Kraft- und Energiefeld der Herrlichkeit Gottes zu operieren, dann ist es wie ein Hurricane Stufe 5. Ja. Amen. Dann bleibt nichts mehr so, wie es war. Und zwar im Positiven. Weil so Hurricanes sind nur ein dämonisches Abbild von der Kraft Gottes. Was die Kraft Gottes bewirkt. Im Dämonischen, auf der negativen Seite. Verstehst du? Gott ist ja nicht im Business der Zerstörung. Außer wenn es ums Fleisch geht. Das heißt, in Zacharia 2, Vers 17 heißt es, alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Mit anderen Worten, wenn die Herrlichkeit Gottes sich aufmacht aus dem Himmel und sich beginnt hier auf dieser Erde zu bewegen, dann muss alles Fleisch schweigen, dann wird es platt gemacht. Das ist ein Hurricane Stufe 5 für das Fleisch. Ja, das kann sich nicht halten. Verstehst du? Du kannst sagen, ja, ich sitze es aus, ich halte mich fest am Baum. Aber ich sag dir, wenn der Hurricane eine gewisse Dimension erreicht, dann kannst du dich festhalten, solange du willst, dann bist du weg vom Fenster. Amen. Und das ist die Ebene der Herrlichkeit Gottes. Ja? Du kannst es so sagen, die Salbung bringt Gottes Wirken durch Menschen auf diese Erde. Die Herrlichkeit Gottes bringt Gottes souveränes Wirken auf diese Erde. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, die Salbung kann immer noch mit viel menschlicher Zutat kommen. Die Herrlichkeit Gottes ist minimaler menschlicher Beigeschmack und maximale göttliche Souveränität. Amen. Deswegen ist es der Rauchdampf. Ja? All das andere geht in Rauch auf. Halleluja. Ein Rauchopfer. Schauen Sie, im Alten Bund haben Sie ja Rauchopfer aus Fleisch gemacht. Ja? Tierfleisch in dem Fall. Jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit gibt es Rauchopfer aus Christenfleisch. Und aus Weltfleisch. Amen. Das heißt ja, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Amen. Christenfleisch, Weltfleisch, jede Sorte von Fleisch. Ja? Gesundes Fleisch, krankes Fleisch, Fleisch mit BSE, was auch immer. Wofür auch immer das die Analogie dann ist. Ja? Aber der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch und seine Herrlichkeit übernimmt, sodass das Fleisch fällt und Gott übernehmen kann. Und das souveräne Wirken Gottes hervorkommen kann. Halleluja. Das Einzige, was du tun kannst in Bezug auf die Herrlichkeit Gottes, und das ist aber auch wichtig, dass wir das tatsächlich tun, das Einzige ist, wir aktivieren die Herrlichkeit Gottes durch Glauben. Amen. Johannes 11,40 sagt Jesus, habe ich euch nicht gesagt, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, insofern hat die Herrlichkeit Gottes etwas mit uns zu tun, als wir sozusagen sie durch Glauben aktivieren. Ja. Wenn aber die Herrlichkeit Gottes aktiviert ist, dann wirkt sie souverän. Amen. Die Initialzündung kommt durch die Söhne und Töchter Gottes, aber Gott übernimmt souverän. Ja. Halleluja. Weiß den Herrn. Das letzte Mal haben wir das gemacht. Das letzte Mal haben wir die Herrlichkeit Gottes freigesetzt hier. Erinnert euch dran, wer das letzte Mal da war. Wir haben die Herrlichkeit Gottes freigesetzt, weil dazu ist uns durch Jesus die Autorität und Vollmacht gegeben worden. Und ich möchte dir jetzt heute einfach einen wichtigen Aspekt einfach dieser, oder ich sage mal so, ich möchte dir ein weiteres wichtiges Tool an die Hand geben, das direkt mit dem Freisetzen der Herrlichkeit Gottes zu tun hat, beziehungsweise das letztendlich eigentlich die Voraussetzung ist dafür, dass du effektiv die Herrlichkeit Gottes durch Glauben freisetzen kannst. Und dieses Tool, wenn du es so nennen willst, dieses Tool ist sozusagen nicht im eigentlichen Sinn ein Tool, sondern es ist ein Bewusstsein. Es ist ein Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist im eigentlichen Sinne das, was die Bibel eigentlich Glauben mit einem großen G nennt. Ja? Glauben. Wenn jemand sagt, ich habe Glauben, ja, dann heißt das eigentlich, wenn es biblisch ist, dann heißt es eigentlich, ich habe ein tiefes Bewusstsein darüber, dass es so ist. Amen. Du kannst immer sagen, ich habe Glauben, Aber biblisch gesehen heißt, ich habe Glauben, heißt, ich bin mir dieser Sache voll und ganz bewusst. Sie ist für mich erledigt, sie ist für mich vollbracht, sie ist da, verstehst du? Ich glaube nicht an irgendetwas, das irgendwas in der Zukunft passiert, sondern ich habe Glauben, heißt, es ist für mich vollbracht. Amen. Ich habe ein sicheres Bewusstsein darüber. Und somit ist Glauben mit großem G die Voraussetzung für Glauben mit kleinem G, was ein Verb ist, also etwas mit dem Freisetzen dessen, was du glaubst, zu tun hat. Verstehst du? Die Sache ist die, Glauben ist ein Verb, weil du aktiv wirst, aber du kannst nicht aktiv werden im Glauben, wenn nicht Glaube vorhanden ist. Amen. Das heißt, du brauchst ein Bewusstsein dessen, was du glaubst sozusagen, und das ist der Glaube, und dann ist das Handeln gemäß dem Glauben eine automatische Folge. So kann man sagen. Aus Glauben, wenn ich jetzt eine Flipchart da hätte, habe ich jetzt nicht da, aber wenn ich es jetzt da hätte, könnte ich es dir aufmalen. Aus Glauben mit großem G folgt automatisch Glauben mit kleinem G. Und aus Glauben mit kleinem G folgt automatisch Resultat. Amen. Kannst du es sehen? So, jetzt hat Jesus gesagt, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Jetzt ist die Frage, was glauben wir, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Und jetzt sage ich dir etwas, was entscheidend mit dem Dienst und dem Leben in der Herrlichkeit Gottes zu tun hat. Und wir hatten auch diesen Aspekt bereits schon in dieser Lehreinheit, die ich ganz am Anfang der Schule gemacht habe, zum Thema kontinuierliches Leben in der Herrlichkeit Gottes. Aber ich sage dir etwas, wir werden immer wieder dahin zurückkommen. Denn das ist eigentlich ein Kernaspekt der Herrlichkeitslebens. Schule überhaupt. Dieser Glaube oder dieses Bewusstsein ist das Bewusstsein der Sohnschaft. Es ist das Bewusstsein der Söhne Gottes oder als Söhne Gottes des neuen Bundes gesetzt zu sein und zu leben. Amen. Römer 8, 15, 16, ich erläutere es gleich noch ein bisschen weiter. Römer 8, 15 bis 16 heißt es, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Söhne Gottes sind, richtig? Wenn aber Söhne, dann auch Erben, ja? Die Sohnschaft ist der entscheidende Unterschied zum alten Bund. Im alten Bund waren sie Diener Gottes, aber sie waren keine Söhne. Denn Söhne können nur Familienmitglieder sein, richtig? Das heißt, Söhne müssen aus der gleichen DNA sein wie der Vater. Gott aber ist Geist, der Vater ist Geist, richtig? Das heißt, nur wer aus Geist geboren ist, kann ein Sohn Gottes sein. Amen. Nur wer aus Geist wiedergeboren ist, kann ein Sohn Gottes sein. Im Alten Testament konnten sie nicht aus Geist wiedergeboren werden, weil der erstgeborene, einzigartige Sohn Gottes noch nicht gekommen war und noch nicht in die Erde gefallen war als ein Weizenkorn, das starb, sodass viele Söhne hervorkommen können. Die Brücke in den Geist war noch nicht geöffnet. Deswegen findest du im Alten Bund nur Diener Gottes, die in der Salbung Gottes operieren. Ganz selten mal, wie zum Beispiel bei Mose, haben sie einen Aspekt der Herrlichkeit Gottes erlebt und gesehen, aber sie waren nie Söhne Gottes, Söhne des Vaters, sondern es heißt zwar an manchen Stellen die Söhne Israel, aber das ist nicht diese Ebene, nicht diese Dimension der Sohnschaft des neuen Bundes, weil nur durch den Sohn kannst du ein Sohn werden. Amen. Nur durch den Sohn Jesus Christus können Söhne Gottes hervorkommen. Und nur Söhne Gottes, die also aus der gleichen DNA wie Gott selber heraus sind, nur diese Söhne können tatsächlich dauerhaft nicht nur die Herrlichkeit Gottes erleben, sondern auch die Herrlichkeit Gottes tragen. Amen. Nur Söhne Gottes können auf die Dauer in der Herrlichkeit Gottes leben und bestehen. Amen. Die Herrlichkeit ist für die Söhne. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Herrlichkeit ist für die Söhne. Schau, in 2. Korinther 3, Vers 9 heißt es, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, und er bezieht sich jetzt auf Mose, als er dieses Tuch über sein Gesicht legte, wenn der Dienst der Verdammnis, er spricht vom Dienst des Gesetzes, ja, also der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit, das ist der Dienst des neuen Bundes, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn, und jetzt kommt es, in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte, also die Herrlichkeit des alten Bundes, nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Mit anderen Worten, Paulus sagt, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist so viel überragend in Bezug auf die Herrlichkeit des alten Bundes. Und das alles hat damit entscheiden zu tun, dass wir Söhne Gottes geworden sind. Amen. Du bist ein Sohn Gottes in Christus. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn Gottes in Christus. Erst durch Jesus konnte jeder Mensch, der das möchte, in das Vorrecht der Sohnschaft eintreten. Und somit konnte auch erst durch Jesus die volle Herrlichkeit wirksam werden hier auf dieser Erde. Deswegen konnte Jesus sagen, bevor er zum Vater ging und das Erlösungswerk bewirkt hat in Johannes 17, 22, konnte er sagen, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Das heißt, er konnte als Sohn die Herrlichkeit tragen und er konnte uns seine Herrlichkeit eins zu eins weitergeben, einfach nur und einzig und allein deswegen, weil auch wir durch ihn Söhne sind von der gleichen DNA und von der gleichen Qualität. Amen. Weil du bist, wie er ist in dieser Welt, deswegen kannst auch du die Herrlichkeit Gottes tragen in dieser Welt, so wie er die Herrlichkeit Gottes getragen hat. Die entscheidende Frage ist, bist du dir dieser Realität bewusst? Und weißt du, das Zeitalter der Herrlichkeit, in das wir jetzt eintreten in diesem 21. Jahrhundert, hängt unmittelbar zusammen mit dem Zeitalter der offenbar werdenden Söhne Gottes. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Stunde schon gesagt, Römer 8, 19 und Habakkuk 2, 14 gehören unmittelbar zusammen. Ja? Habakkuk 2, 14, wo es heißt, am Ende der Zeit wird die ganze Erde bedeckt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ja? Diese Tatsache, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestieren wird, erkennbar sein wird auf der ganzen Erde, hängt unmittelbar zusammen mit Römer 8, 19, wo es heißt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Weil es gibt einen entscheidenden Unterschied, ob du weißt, dass du ein Sohn Gottes bist oder ob du als dieser Sohn Gottes hervorkommst. Wann kommst du hervor als dieser Sohn Gottes? Wenn du dir dieses Seins bewusst bist oder bewusst wirst. Und jedes Mal, wenn du dir neu dessen bewusst wirst, kommt wieder ein Schub hervor. Halleluja, sag mal seinem Nachbarn, das sind gewaltige Schübe, die auf dich warten. Das heißt, du kannst so sagen, wenn die Herrlichkeit, wenn die manifeste Gegenwart Gottes, Herrlichkeit Gottes auf diesem Planeten wieder in vollem Maße wiederhergestellt werden soll, dann müssen auch die Söhne Gottes in vollem Maße hergestellt werden. Weil das eine hängt mit dem anderen unmittelbar zusammen. Kannst du das sehen? Es hängt miteinander zusammen. Die offenbar werdenden Söhne und die Herrlichkeit Gottes. Weil da liegt der Schlüssel für das dauerhafte Gehen in dieser Dimension. Weißt du, es begreifen und es im Glauben ergreifen, darauf kommt es an. Es zu erkennen, zu erfassen und ein bewusstes Sein davon gebaut zu bekommen. Und deswegen kommen wir in dieser Schule immer wieder auf dieses Thema zurück. Weißt du, Christus in dir, Marvin hat in ihm Tatsachen gelehrt. Weißt du, Christus in dir ist bedeutet, weißt du, Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass du ein Sohn bist. Ohne Christus bist du kein Sohn. Ohne Christus keine Söhne. Du kannst rumrennen und sagen, wir sind die Söhne Gottes. Ich glaube, es gibt sogar eine Sekte, die nennen sich die Kinder Gottes. Aber ohne Jesus sind sie keine Kinder Gottes. Amen. Dann können sie nennen, wie sie wollen. Ohne Jesus keine Kinder. Ohne den erstgeborenen Sohn, keine zweitgeborenen, drittgeborenen und so weiter. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus entscheidet sich alles. Aber durch Jesus in dir bist du tatsächlich ein vollwertiger, hundertprozentiger, göttlicher Sohn Gottes. Du hast die gleiche DNA wie der erstgeborene Sohn. Die gleiche DNA wie Gott selbst. Sag mal Hammer. Mit anderen Worten, du kannst so sagen, Christ, oder sag mal mit mir, Christus lebt in mir. So, jetzt sag's nochmal mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Es war schon sehr entschieden, aber jetzt sag's nochmal, weißt, Bewusstsein heißt, ich lasse mich hineinfallen in diese Realität. Ich mache mir diese Realität bewusst. Sag einfach mal, Christus lebt in mir. Wow. Du sprichst von Jesus. Jesus lebt in dir. Das heißt mit anderen Worten, du könntest so sagen, Jesus nimmt seinen Platz in dieser Welt durch mich ein. Richtig? Jesus nimmt seinen Platz in dieser Welt in mir und durch mich ein. Jesus sitzt sozusagen auf seinem Thron in dir. Und von dort will er regieren. Halleluja. Amen. Weißt du, Jesus wird nicht nochmal kommen und irgendwo einfach auf der Erde einen Thron aufstellen und sagen, hallo Leute, hier. Sondern Jesus hat seinen Thron in dir aufgestellt. Da sitzt er und er nimmt seinen Platz ein in dieser Welt durch dich. Umgekehrt kannst du sagen, ich nehme seinen Platz ein hier in dieser Welt. Der Platz, der für ihn vorgesehen ist, den nehme ich ein in dieser Welt. Das ist gleichbedeutend. Amen. Ja, du sagst genau das, was Jesus gesagt hat. Ich kam nämlich nicht, um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Du nimmst den Platz von Jesus ein. Das heißt, du bist hier nicht, um deinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der dich gesandt hat. Du bist hier, um den Willen von Jesus auszuführen. Halleluja. Wenn Jesus in dir lebt und er seinen Platz in dir eingenommen hat und du dir dessen bewusst bist, dann ist es auch nicht schwer zu tun, was er tut. Weil du bist ja wie er. Du bist ja eins mit ihm. Amen. Du bist ja mit ihm verschmolzen. Halleluja. Weißt du, wenn Christus in mir lebt, ich sage dir noch ein paar Tatsachen. Wenn Christus in mir lebt, dann bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Richtig? Sag mal, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, bin ich ein Tempel der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja? Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Wow. Schau mal, und jetzt, während du das mal sagst, die Herrlichkeit Gottes lebt in mir, machst du dir mal bewusst, dieser Rauchdampf, der in dir sich bewegt. Diese Wolke, die sich in dir bewegt. Weißt du, die Herrlichkeit ist nicht nur ein Wort, sondern die Herrlichkeit ist der ganze Himmel. Der Himmel ist in mir. Sag mal, der Himmel ist in mir. Seine Herrlichkeit ist in mir. Ich bin dieser mächtige Sohn. Ich habe den Platz von Jesus eingenommen für diese Welt. Er hat seinen Platz in mir eingenommen. Und jetzt kommt er hervor. Schicki. Weißt du, kannst du jetzt sehen, warum Paulus sagt in Kolosser 1, 27, Christus in uns, die sichere Erwartung der Herrlichkeit Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, die sichere Erwartung, das heißt das griechische Wort, die sichere Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, da ist eine Sicherheit. Du musst verstehen, Bewusstsein heißt, da ist eine solche Sicherheit in dir, dass das hervorkommt, was in dir ist. Dass da überhaupt kein Blatt Papier dazwischen passt. Weißt du, kein Gefühl, kein Zweifel, kein Gedanke. Verstehst du? Du bist ja eins mit ihm. Wo du hinkommst, geht's gar nicht anders, als dass Jesus sich freisetzt. Weil er ja dich lebt. Du bist mit ihm verschmolzen, er lebt dich. Da sagst du, ja, aber da bin ich mir manchmal unsicher, ob er mich wirklich lebt. Ja, tu den Blödsinn weg. Das sind nur Regungen des Fleisches. Das ist nicht das, was das Wort sagt. Amen. Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Ja, dann bitte ihn um Vergebung und geh weiter. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9. Aber jetzt sage ich dir noch was. Je mehr du dir dessen bewusst wirst, dass Christus dich lebt, je mehr es zu einer Realität wird, umso weniger kannst du sündigen. Weißt du, das Christenleben ist nicht ein ständiges Fallen und wieder aufstehen und wieder die gleiche Sünde und dann stehen wir halt wieder auf und dann holen wir uns solche Theologien her, die dann sagen, ja, gleichzeitig gerecht und trotzdem Sünder. Ja, wo steht das in der Bibel? Entweder du bist gerecht oder du bist Sünder. Entweder du bist ein Sohn Gottes und dann sagt der 1. Johannesbrief, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, denn er kann es gar nicht. Oh, willst du jetzt sagen, dass es möglich ist, ohne Sünde zu leben? Ja, ich will sagen, es ist möglich. Jesus hat es vorgemacht. Es ist möglich. Jetzt sagst du, ja, ich bin aber nicht Jesus. Ja, aber er lebt dich. Also wo ist das Problem? Behaupte ich jetzt, dass ich schon da bin? Nein. Aber immer mehr. Verstehst du, es geht um die Richtung. Weißt du, es ist ein religiöses Bewusstsein zu haben, ja, ich falle und ich stehe wieder auf und ich sündige und dann immer wieder und immer wieder. Ja, ich bin halt Sünder, aber Halleluja, Gnade, Gnade, Gnade. Ja, das ist Gnade, Gnade, Gnade, es stimmt, Amen. Aber die Entwicklung, wenn du tatsächlich in ihm wächst, verstehst du? Und nicht nur in irgendwelchen religiösen Ansichten wächst. Wenn du tatsächlich in ihm wächst, im Bewusstsein, dass du eins bist mit ihm, dann kann die Sünde nur weniger werden. Amen. Dann muss Sünde immer weniger ein Problem sein. Richtig? Dann müssen Fehler immer weniger ein Problem sein. Ja, weil es ist eine geistliche Realität. Verstehst du, die Frage ist, auf welche Ebene setzt du? Setzt du auf die Ebene des Fleisches? Ja, da kannst du ein Sündenbewusstsein haben. Weil auf der Ebene des Fleisches wirst du immer sündigen und immer wieder neu sündigen. Und dann wirst du feststellen, in deinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Gar nichts. Die Frage ist nur, willst du, wenn du jetzt doch Christ bist, und Jesus in dir lebt, willst du dann noch weiter auf der Ebene des Fleisches unterwegs sein? Wie kommst du weg von der Ebene des Fleisches? Nicht indem du ständig irgendwelche fleischlichen Regungen bekämpfst, sondern indem du auf eine andere Ebene des Bewusstseins gehst. Sprich, Glauben. Amen. Das ist nämlich Glauben. Glaube ist Bewusstsein, habe ich gerade vorher gesagt. Du gehst also auf eine andere Ebene des Bewusstseins dessen, was das Wort sagt, dass du bist und was die Realität deines Lebens ist. Und dann wird das, was aus dir hervorkommt, eine automatische Folge sein. Wenn du dich ständig mit Fleisch beschäftigst, wird die automatische Folge sein, dass Fleisch hervorkommt. Richtig? Wenn du dich ständig mit Sünde beschäftigst, wird die automatische Folge sein, dass Sünde hervorkommt. Und dazu wird es dich außerdem noch total unfreundlich oder unfröhlich und kriegsgrämig machen. Als Christen, die sich die ganze Zeit mit der Sünde beschäftigen oder gar mit dem Teufel, da weiß man manchmal selber nicht mehr, auf welcher Seite sie stehen irgendwann. Ja, aber da denken die Leute aus der Welt, meine Güte, wenn ich mir die anschaue, weiß ich auch nicht, ob die so erlöst sind. Ne? Ja, der Nietzsche hat es schon gesagt, das war ja ein atheistischer Philosoph, dessen Vater war ja ein Pfarrer und der hat sich immer die Leute angeschaut, der Nietzsche, der Sohn, hat sich immer die Leute angeschaut, die aus der Kirche rauskamen und hat gesagt, erlöster müssten sie ausschauen, diese Christen, damit ich glauben könnte. Verstehst? Also der hat genau beobachtet, was passiert. Amen. Verstehst du, die Frage ist, was sind diese Leute begegnet in der Kirche? Wahrscheinlich nicht dem Bewusstsein, dass sie in Christus sind. Ansonsten wären sie anders rausgekommen, wie sie reingegangen sind. Amen. Wenn du irgendwo hingehst und du wirst in deinem Bewusstsein erhoben, was Jesus für dich bereits getan hat und was jetzt bereits dein Leben ist und was in dir lebt, dann wirst du verändert rausgehen. Dann wirst du freudiger sein, liebevoller sein, Sünde wird dich weniger angreifen, wird überhaupt weniger eine Rolle spielen in deinem Leben. Das Fleisch ist gedeckelt und hat überhaupt nichts, hat gar keinen Mucks mehr, macht gar keinen Mucks mehr, es ist nämlich niedergefallen. Halleluja, das heißt, wie habe ich es vorher gesagt, alles Fleisch schweige vor dem Herrn, also es schweigt, preist den Herrn. So gehst du raus. Amen. Und wenn nicht, dann brauchst du mehr Bewusstsein. Und wie kriegst du mehr Bewusstsein? Durch mehr Wort. Durch mehr Wahrheit, durch weniger Lüge glauben, Amen, weniger das Glauben, was dir deine Seele ständig sagen will, weniger den Umständen glauben. Also natürlich, es bringt dir auch nichts, wenn du hier kriegst die powervolle Bewusstseinslehre, wow, alles ist dir möglich, alles ist dir möglich und dann gehst du raus und schon im Vorzimmer besprichst mit und sagst, oh, die Probleme in meinem Leben sind aber die allergrößten und keiner kann verstehen, wie groß meine Probleme sind. Dann hast du das, was du hier bekommen hast, schon wieder zunichte gemacht. Und dann bist du zwar vielleicht noch fröhlich hier in das Vorzimmer gegangen, aber sobald du aus dem Vorzimmer nach draußen gehst, siehst du schon wieder aus wie vorher. Sag mal zu deinem Nachbarn, das wollen wir nicht. Also, die einzige Voraussetzung, wir sind beim Thema Herrlichkeit, die einzige Voraussetzung, um ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein, ist, dass du in Christus bist. Amen. Dass du in Christus bist. Wer von euch ist in Christus? Okay, dass du in Christus bist und dass du dir dieses Seins bewusst bist. Sprich, dass du es glaubst. Amen. Alles andere ist Automatismus. Das musst du immer wieder geben. Alles andere ist Automatismus. Ich spüre, manche sagen jetzt so, wenn es so leicht wäre. Pass auf, Kolosser 1, 12. Ich gebe dir ein paar Bibelstellen, ne, was das Wort sagt. Dank dem Vater mit Freude. Ah. Dank dem Vater mit Freude. So musst du das sagen. Verstehst du nicht nur so? Dank dem Vater mit Freude. Dank dem Vater mit Freude. Ja? Er hat euch fähig gemacht. Kannst du auch sagen, tauglich gemacht. Er hat dich tauglich gemacht, Manuela. Er hat dich fähig gemacht. Du kannst auch übersetzen, er hat dich bevollmächtigt, Elmar. Er hat dich bevollmächtigt, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht sind. Mit anderen Worten, du bist es. Du hast es. Es kommt hervor. Amen. Epheser 2,10. Du bist sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit anderen Worten, ist alles vorbereitet für dich. Ist ein Automatismus. Du beginnst da hineinzusteigen. Oh. Weißt du, ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, der Glory Life Schüler, alle über 300 Schüler, wirklich diesen Quantensprung gehen, wirklich aus diesem Versuchen, aus diesem aus eigener Kraft irgendwas durchzubringen, versuchen, reingehen in dieses Bewusstsein. Jawohl, ich wandle darin. Es folgt mir. Das heißt sogar an einer Stelle, in 5. Mose 28, zumindest in einigen Übersetzungen wird so übersetzt, diese Segnungen holen mich ein und überholen mich. Das heißt, so schnell kannst du gar nicht gucken und Jesus kommt aus dir hervor. Bevor du noch nachdenkst, kommt er aus dir hervor. Das wäre manchmal gut. Amen. Das heißt, ohne nachzudenken, lässt du ihn herauskommen. Und denkst, wow, was war denn das? Und Segen kommt hervor. Und Wunder passieren. Und Zeichen passieren. Zeichen und Wunder folgen dir. Halleluja. Er ist es, der es tut. Sag nochmal, Christus lebt in mir. Er ist es, der es tut. Er ist deine Kraft. Er ist, brauchst jetzt nicht nach, ich spreche dir zu. Jetzt spreche ich dir zu. Er ist deine Kraft. Er ist deine Fähigkeit. Er ist die manifeste Herrlichkeit Gottes in dir. Er ist es. Und diese Herrlichkeit Gottes setzt sich durch dein Innerstes in diese Welt frei. Halleluja. Er ist der Wunderwirker in dir. Was hast du damit zu tun? Reichlich wenig. Ja, du glaubst es einfach nur. Du glaubst einfach nur ihm. Dann hast du reichlich wenig damit zu tun. Und weißt du, das ist so gut, dann musst du dich auch nicht anstrengen. Weißt du, du musst keine Wunder hervorpressen. Das kannst du gar nicht. Du musst nicht das übernatürliche Wirken Gottes hervorpressen. Das kannst du gar nicht. Aber er macht's. In dir. Du schaust ihm einfach zu. Sag, oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Aus meinem Innersten. Pups. Amen. Kannst du sehen, Söhne leben leicht. Diener leben schwer. Amen. Diener sagen, oh ja. Meister, was kann ich noch tun, damit du glücklich bist? Das war das Bewusstsein des alten Bundes. Das Bewusstsein des neuen Bundes ist, ich bin ein Sohn, ich habe alles, was es braucht, ich kann alles. Die guten Werke sind schon vorbereitet, die Segnungen Gottes überschütten mich, überholen mich, verfolgen mich. Ja, diese Zeichen werden denen folgen, heißt es, die glauben. Amen. Ich bin der Günstling Gottes. Es ist so einfach. Das ist das Bewusstsein des neuen Bundes. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist so einfach. Ja. Huh, weißt du, da ist auch nicht mehr schwer, erlöst auszusehen. Da musst du nicht irgendwie krampfhaft irgendein charismatisches Grinsen aufsetzen. So. Oh, ich bin so erlöst. Ja, das kann auch ein Krampf sein. Wir müssen ja fröhlich sein, gell? Ah. Da tun wir irgendwann mal schon, das weiß ich noch bei unserer Hochzeit damals, als wir geheiratet haben, haben uns die Leute hinterher gratuliert vor der Kirche, 150 Leute oder so war im Gottesdienst und jeder Einzelne hat uns gratuliert und bei jedem Einzelnen musstest du lachen oder lächeln und am Ende haben wir so die Mundwinkel wehgetan. Ich hatte so einen Krampf in den Backen, das war wirklich krass, ne? Das habe ich noch nie in meinem Leben so krass gehabt. Wahrscheinlich war ich damals noch nicht so richtig im Bewusstsein, wer in mir lebt. Wir waren noch nicht so trainiert. Ja. Naja, vor allen Dingen war mir nicht bewusst, wer in mir lebt. Also habe ich das ganze Fröhlichkeit selber produziert. Und das ist sehr anstrengend. Eigentlich bist du total gestresst und freust dich nur drauf, wenn du dich endlich hinsetzen kannst und was essen kannst. Aber du musst halt noch die ganzen Gratulanten annehmen. Ja, das ist... Heute wäre es natürlich ganz anders. Halleluja. Aber wir haben nur schon mal geheiratet. Also. Philipper 2,13. Er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Die Herrlichkeit Gottes, habe ich gesagt, ist minimales Wirken des Menschen und maximales Wirken Gottes. Also heißt es, wir vertrauen maximal, dass er es bewirkt und wir nichts dazu tun. Amen. Das heißt es ja. Es heißt letztendlich eigentlich, für den geistlichen Menschen bedeutet Leben in der Herrlichkeit maximale Entspannung. Das heißt eigentlich. Leben in der Herrlichkeit heißt Leben in maximaler Entspannung. Amen. Leben in der Salbung ist manchmal nur anstrengend. Aber Leben in der Herrlichkeit bedeutet maximale Entspannung. Und das ist das Verrückte, verstehst du? Dein Fleisch will immer irgendwas tun. Und wenn davon die Rede ist, wow, jetzt leben wir nicht mehr nur auf der Ebene des Wortes und nicht nur auf der Ebene der Salbung, sondern jetzt leben wir auf der Ebene der Herrlichkeit. Dann denkt das Fleisch sofort, oh, dann braucht es bestimmt die ganz besondere Anstrengung. Das ist jetzt die ultimative Anstrengung des Leibes Christi am Ende der Zeit. Müssen wir nochmal so richtig Gott beweisen, wie gut wir sind. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die höchste Ebene des Geistes ist verbunden mit maximaler Entspannung. Mit minimalem Zutun von dir. Deswegen hat Einstein mal gesagt, die höchste Ebene ist nicht intelligent, ist nicht genial, sondern die höchste Ebene ist einfach. Das ist interessant, ne? Da hat er was erkannt. Ja? Ich glaube nicht, dass er erkannt hat, was es wirklich bedeutet, aber er hat was erkannt. Ja? Die höchste Ebene des Geistes setzt sich frei auf der höchsten Ebene der Einfachheit. Und mit einfach meine ich jetzt nicht einfach, okay, wir reduzieren unseren Wortschatz oder irgendwie wir denken nicht mehr logisch oder irgendwas. Das meine ich damit nicht in erster Linie, sondern ich meine damit einfach meine ich eben tatsächlich, was es buchstäblich heißt, nämlich mit minimaler Eigenbeteiligung. Oh, da möchte der Heilige Geist uns reinführen. Weißt du, wenn du dir bewusst bist, dass du dieser Sohn bist, dann weißt du, dass er ständig dabei ist, das alles in dir und um dich herum zu bewirken. Weißt du, dann weißt du sogar, ich meine, das ist super, das anzufachen durch Reden in Sprachen und Lobpreis und so weiter. Aber letztendlich geht es sogar so weit, dass du dir dessen bewusst bist, dass Gott es macht, selbst wenn du überhaupt nichts machst. Dass sogar dann die Engel um dich herum aktiv werden. Oder gerade dann, wenn du in die Ruhe eingehst, verstehst du? Gerade das Reden in Sprachen ist ein sehr wichtiges Tool, um Dinge, die dein Fleisch noch belegt haben, auch zur Seite zu räumen. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Amen. Aber dann kommt der Punkt, deswegen habe ich vorher am Anfang gesagt, das passt dazu gut, deswegen habe ich vorher am Anfang gesagt, immer wenn ich eine Weile in Sprachen bete, dann kommt bei mir so ein Lachen auf. Das ist so ein Entspannungslachen irgendwie. Das ist so ein Fallen, sich fallen lassen Lachen. Weißt du, verstehst du? Ein Bewusstsein, Gott hat es gemacht. Jedes Gebet muss da enden im Endeffekt. Irina hat es gesagt, ja. Jedes Gebet muss mit dieser Danksagung enden. Das heißt, es muss in dem Bewusstsein enden, Gott hat es gemacht. Und dann setzt sich die Herrlichkeit frei. Dann, wenn du dich fallen lässt, dann setzt sich die höchste Ebene frei. Schicki. Blablabla. Sag mal zu deinem Nachbarn. Blablabla. Das ist jetzt nicht die Aktivierung der Sprachenrede. Ich habe heute Mittag so im Spaß zu Irina so ungefähr gesagt, ich habe gesagt, ja, du aktivierst sie heute Abend in der Sprachenrede und ich aktiviere sie dann in der Zungenrede. Das ist jetzt theologisch. Kannst du streichen, ja. Ist das Gleiche in der Bibel, okay, also. Das war jetzt nur ein Scherz, ja. Also nicht, dass du jetzt sagst, er hat gesagt, da gibt es noch was anderes als, nein. Die ultimative Kunst. Verstehst du? Du musst wegkommen, als ein Sohn musst du nicht mehr Performance machen, um etwas zu erreichen. sondern als ein Sohn hast du es bereits geschafft. Ein Diener muss Performance machen, um etwas zu erreichen. Ein Sohn hat es schon geschafft. Und trotzdem macht er was. Aber er macht es aus dem Bewusstsein, dass er schon geschafft hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Machst du das, was du machst, aus dem Bewusstsein, oh, ich muss etwas schaffen, um Gott zu gefallen oder um etwas zu bewirken? Oder machst du das, was du machst, aus dem Bewusstsein, ich habe es schon geschafft und ich lasse es einfach fließen? Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, Irina hat die Stelle auch zitiert. Diejenigen, die an mich glauben, sie aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Hervorfließen, verstehst du? Die fließen einfach hervor. Weil es ist tatsächlich so, du kannst auch im Sprachenreden an den Punkt kommen, wo einfach du, ohne überhaupt noch nachzudenken, ohne jede Entscheidung, ohne jeden Kraftaufwand, einfach in Sprachen redest. Hast du gemerkt, jetzt nach der ersten Stunde war das so aktiviert, du könntest eigentlich jederzeit einfach anfangen, ohne jede Anstrengung. Du fängst einfach an, verstehst du? Weil es hört auf, anstrengend zu sein. Wie viele von euch wollen tiefer in diese Dimension? Anstrengungsloses Wirken Gottes in deinem Leben. Aha. Weißt du, so groß ist die Gnade. Weißt du, so groß ist die Gnade Gottes, dass er seine Herrlichkeit einfach Söhnen anvertraut hat, sodass sie anstrengungslos aus der Herrlichkeit Gottes heraus diese Welt verändern können. Das widerspricht jedem religiösen Geist im Kern. Ja? Weil der Kern jedes religiösen Geistes ist immer, ja, aber wir müssen auch noch was tun. Deswegen reiß es dir heute völlig weg. Und dann kommt natürlich sofort die Sache, ja, aber dann fallen sie ins Fleisch. Wie Paulus schon gesagt hat, sie haben ihm vorgeworfen, ja, wenn du sagst, es ist eh alles geschenkt, ja, dann können wir jetzt also munter sündigen oder was? Und Paulus hat gesagt, ihr habt gar nicht verstanden, was ich euch gesagt habe. Ich sage es dir, wenn du wirklich in dieses anstrengungslose Sein als Sohn hineinfällst, dann kannst du gar nicht mehr sündigen. Du brauchst es auch nicht mehr, verstehst du? Dein Fleisch hat gar keine Regungen mehr. Es schweigt. Mit anderen Worten, du hast keinen Bock mehr auf Sünde. Keine Lust mehr drauf. Interessiert dich nicht mehr. Wie viele wollen da leben? Halleluja. Und sich einfach nicht mehr interessiert, verstehst du? 1. Korinther 1,30, die letzte Bibelstelle. Aus ihm, nämlich aus Jesus, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also aus Gott, ne, aus Gott, nicht aus Jesus, sondern aus Gott heißt es, es bezieht sich auf Gott. Aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Mit anderen Worten, alles, was du brauchst, um frei vor dem Vater in seiner Herrlichkeit zu stehen, mit voller Power voranzugehen, die Herrlichkeit Gottes freizusetzen, all das ist Christus dir bereits geworden. All das ist bereits in dir. All das ist bereits vollbracht. All das ist bereits geschehen. Amen. Also was bleibt dir noch? Danken. Ja, das ist eine gute Sache. Danken. Danken und einfach fließen lassen. Einfach fließen lassen. Halleluja. Einfach fließen lassen. Also, ich fasse zusammen. Das vierte wichtige Tool für diese Zeit ist tatsächlich dieses Bewusstsein, wer wir sind in Christus, beziehungsweise wer Christus in uns ist. Was es heißt, Christus lebt in mir. Du musst ja diesen Satz mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich empfehle dir mal wirklich, dich mal hinzusetzen daheim, an den Küchentisch oder an den Arbeitstisch oder wo auch immer. Und einfach mal nur 5 Minuten, mal wirklich deine Gedanken nur mal drauf zu fixieren, auf diesen Satz und zu sagen, Christus lebt in mir. Jesus lebt in mir. Er lebt in mir. Er ist nicht tot, sondern er lebt. Halleluja. Er lebt in mir. Wow. Und du bist verändert. Halleluja. Weißt du? Und dann ist das Freisetzen der Herrlichkeit Gottes, das Freisetzen der Atmosphäre der Herrlichkeit eigentlich ein Automatismus. Weil was sagt er? Die an ihn glauben, ihnen hat er Vollmacht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Hat dir Vollmacht gegeben. Das heißt, er hat dir volle Macht gegeben, seine Herrlichkeit freizusetzen und einzusetzen. Er hat dir volle Macht gegeben, die Atmosphäre zu verändern. Er hat dir volle Macht gegeben, die Krankheit auszutreiben. Er hat dir volle Macht gegeben, Dämonen zu verscheuchen. Er hat dir volle Macht gegeben, diese Welt zu verändern. Er hat dir volle Macht gegeben, das Evangelium zu verkünden. Er hat dir volle Macht gegeben, die Menschenleben um dich herum zu verändern. Er hat dir volle Macht gegeben, seine Herrlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Er hat dir die volle Macht gegeben. Sag mal, ich habe die volle Macht. Halleluja. Christus lebt in mir. Gott lebt in mir. Seine Herrlichkeit lebt in mir. Ich setze sie frei. Und sie kommt hervor. Wo immer ich bin. Weißt du, das macht dich kühn. Das macht dich so freimütig. Ja? Paulus sagt an einer Stelle, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belegen, sondern bleibt in dieser Freimütigkeit. Weißt du, wodurch hast du Freimütigkeit? Du hast Freimütigkeit, indem du weißt, dass du in jeder Situation, in die du kommst, all das hast, was es braucht. Ohne dass du vorher, weißt du, du hast vielleicht eine wichtige Sitzung bei deinem, an deinem Arbeitsplatz oder irgendwas und du sagst, ja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Ja, bereite dich vor, okay, aber mach es wirklich aus diesem Bewusstsein heraus. Ich habe bereits alles, was es braucht. Mach es aus diesem Fluss Gottes heraus. Hör auf zu ackern aus deiner eigenen Kraft. Weißt du, da gibt es einen Raum der Ruhe Gottes, sagt Paulus. Ein Raum, wo du aus ihm heraus aktiv wirst. Und da möchte Gott uns alle noch viel tiefer reinführen. Spürst du das? Da ist noch viel Luft nach oben. Das merkst du. Weil Meditation über diesen Wahrheiten ist ein wichtiger Schlüssel tatsächlich. Dir das bewusst zu machen, weißt du? Darüber nachzusinnen. Dadurch kommt glaubendes Bewusstsein, Bewusstseinsglaube oder wie auch immer, Glaubensbewusstsein oder wie auch immer du es nennen möchtest. Also für manche sagen vielleicht, ja, das klingt so esoterisch. Ne? Das ist einfach eine geistliche Realität, verstehst du? Das kann man nicht mit menschlichen Worten so richtig beschreiben. Aber letztendlich ist es dieses Hineinfallen in diese tiefere Ebene. Ich versuche es dir einfach so gut ich kann mit meinen Worten deutlich zu machen, aber letztendlich musst du es selber erleben. Letztendlich ist es ein Zustand. Letztendlich ist es ein Leben im Fluss, ein Leben aus dem Fluss, ein permanentes Leben im Fluss. Das heißt nicht, dass du nichts mehr arbeitest und morgens aufstehst und sagst, okay, ich fließe im Fluss und wo auch immer der Fluss so fließt. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich der, dass du alles, was du tust, aus diesem Fluss tust. Und es macht allen Unterschied der Welt. Je länger ich mit Gott lebe, umso mehr wird mir das bewusst. Weißt du? Es macht allen Unterschied der Welt. In diesem Fluss geht alles so einfach. In diesem Fluss ist alles so klar. In diesem Fluss weißt du, was du zu tun hast. In diesem Fluss kommst du nicht in Stress. Außerhalb von diesem Fluss wird alles schwierig. Wird alles kompliziert, zäh. Oh, du denkst, verstehst? Und dann greifst du vielleicht im ersten Moment noch irgendwie auf religiöse Werke zurück und denkst, ja, wenn ich nur jetzt habe ich meine Strategie, wenn ich nur das und das jetzt mache, geistliche Übung mache, dann wird es schon durchbrechen. Aber weißt du, das sind alles gute Dinge, die du tun kannst. Wort lesen, proklamieren, Lobpreis und so weiter. Aber am Ende musst du in diese Dimension hineinfallen. Halleluja. Bist du bereit, hineinzufallen? Okay, also, dann bleib mal sitzen. Halleluja. Sag danke, Vater. Ich falle in deine Herrlichkeit hinein. In dein vollbrachtes Werk. In das, was du für mich getan hast. Und was ich deswegen nicht mehr tun kann und auch nicht mehr tun muss. Du bewirkst in mir das Wollen und das Vollbringen. Ich werde mir mehr und mehr dessen bewusst, wer in mir lebt. Christus in mir. Die Herrlichkeit Gottes in mir. Gott in mir. Ich wie er in dieser Welt. Ein Sohn, bevollmächtigt, um die Herrlichkeit Gottes auszubreiten. Danke dafür, Vater. Ich lasse es fließen. Ich gebe es weiter. Und die Welt wird verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf, ich habe euch zum Schluss noch ein paar kleine Zeugnisse von Leuten, die das weitergegeben haben, was in ihnen ist. Zum Beispiel habe ich ein Zeugnis von, also es sind alles Glory Life Schüler, von einer Schülerin aus der Nähe von Augsburg. Sie schreibt: Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass an meiner neuen Arbeitsstelle letzte Woche die Reinigungsfrau über Schmerzen klagte. Also darüber freut sie sich jetzt wahrscheinlich nicht, aber über das, was dann kommt. Sie erzählte mir auch, dass sie gestern in ihrem Ort das Pfarrheim putzte. Da dachte ich mir, so, dann müsste sie ja auch an Jesus glauben. Ich sagte zu ihr, dann beten wir jetzt. Ich legte die Hand auf ihren Rücken, betete. Sie war ganz erstaunt, die Schmerzen waren weg und sie konnte den Rücken frei bewegen. Sagte zu ihr, sie soll Jesus danken. Dann meinte sie, ich müsse ihr unbedingt das Gebet aufschreiben. Teilte ihr mit, dass ich das nicht kann, da ich keine feste Formulierung habe. Ja, das ist immer noch der Verstand, der will immer eine feste Formel haben. Ah, das Gebet, weil du genau die Worte gebraucht hast, deswegen hat es funktioniert. Da gibt es ganze Bücher darüber. Ja, du darfst nicht beten im Namen Jesus nur, sondern du musst sagen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Weil sonst könnte ja der Teufel am Ende denken, du redest vom falschen Jesus, von Jesus von Tiberias oder von was er immer wo. Ne? Verstehst? Wie wenn es auf diese Worte ankommen würde. Verstehst? Es kommt nicht auf diese Worte an, sonst kommt es auf das Bewusstsein an. Amen. Ich sage dir sogar, wenn du ein Bewusstsein hast, wer in dir lebt, kann es sogar sein, dass du mal nicht den Namen Jesus aussprichst und es passiert trotzdem, oder es passiert sogar mehr als bei jemand anders, der als eine Floskel den Namen Jesus gebraucht. Weil die Floskel an sich ist es nicht. Amen. Sondern das Bewusstsein dahinter. Wenn du dir bewusst bist, ja, jetzt redet Jesus, dann passiert's. Amen. Allein das Wort Jesus. In Spanien gibt es viele, die Jesus heißen. Ja. Also wenn du das sagst, im Namen Jesus allein von dem her, da gibt es viele, die den Namen Jesus haben. Entscheidend ist ja, von welchem Jesus du redest, ja, und ob du dir dessen bewusst bist. Okay, also sie wollte das Gebet haben und dann hat sie gesagt, das kann sie nicht. Und dann hat sie gesagt, dann wollte sie noch Gebet für Befreiung von Hüftschmerzen und auch diese Schmerzen wichen von ihr. Ich versprach ihr dann kleine Heftchen mitzubringen, diese gab ich ihr diese Woche, da teilte sie mir mit, dass sie derzeit kaum klar denken kann, weil sie so viel zu überlegen hat, weil sie das Pfarrfest vorbereiten muss. Ich antworte das Pfarrfest. Pfarrfest, also ja, Pfarrei, in der Pfarrei gibt es ein Pfarrfest. Ich antwortete, da beten wir dafür. Ich betete, dass wir die Sorgen an Gott abgeben und ihn bitten um Leichtigkeit, Weisheit, Freude bei der Vorbereitung, also dass es aus dem Fluss geht und dass es ein Fest der Freude, der Liebe und des Friedens wird. Sie freute sich und sie meinte, wenn ich bete, dann hätte sie immer so ein seltsames Gefühl. Was war das wohl? Die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jemand anders schreibt, in der Firma, wo ich zurzeit berate, hat mir der Geschäftsführer heute erzählt, dass er fürchterliche Schmerzen im Rücken habe. Ich fragte ihn, was denn geschehen sei. Er erzählte, meine Frau hatte vorgeschlagen, gemeinsam einen Spaziergang zum Wanderheim zu machen, um dort Kaffee zu trinken. Also gingen wir los und um eine Abkürzung zu nehmen, liefen wir durch den Garten. Das Grundstück liegt an einem Steilhang mit vielen Schrebergärten und Stufen, schmal und steil wie in den Weinbergen und auf halber Strecke eine Plattform mit einer Bank. Wir waren gerade an der Bank vorbei, da habe ich mich in den Stufen vertreten und ich fiel kerzengerade nach hinten, also aufrecht wie ein Stock, verdrehte mich leicht in der Luft und knallte rücklings genau auf diese Bank. Hier schlug ich mit einem Fallgewicht von mindestens 100 Kilo auf der Bank auf. Autsch, ich hörte die Englein singen und mir lief das Wasser aus den Augen. Ich hätte brüllen können. Ich dachte, meine Nieren sind gequetscht, mein Rücken gebrochen oder die Lunge beschädigt. Statt Kaffee und Kuchen gab es Ultraschall, Röntgenaufnahmen und ein CD. Schwer gebeutelt entließ mich die Ärztin mit dem Hinweis, die Schmerztabletten pünktlich zu nehmen. Ohne diese könnte ich sowieso nicht gehen, geschweige denn schlafen. Ich fragte ihn, also der es schreibt, ich fragte ihn, ob er an heilende Hände glauben könnte. Er, die helfen da auch nichts. Ich, glauben Sie, wenn ich Ihnen sage, dass es das gibt und dass es auch hilft? Er, schön wär's. Und wo finde ich solche Hände? Ich, nehmen Sie meine, ich bin ja schon da. (lacht) Ich erzählte ihm von der Heilungsgabe, die jeder haben kann und von der Kraft Gottes, vom Heiligen Geist und von derselben Wirkungsweise wie bei Jesus. Ich bin Katholik und kenne mich in der Bibel aus. Aber sowas wie Sie reden, sowas habe ich noch nie gehört. Ich dann, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Er dann, wenn das aber stimmt. Also legte ich meine Hände auf und betete, nahm ihn in der Zeit zurück, befahl den Muskeln in Ordnung zu kommen und jeder dämonische Geist muss weichen, auch jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung muss weichen im Namen Jesus. Dann schaute er mich mit großen an und sagte, was war das jetzt? Sein Wissen wurde hier kräftig durchgerüttelt. Ich bat ihn, etwas zu tun, was er seither nicht tun konnte. Er bewegte sich vorsichtig, da waren keine Schmerzen mehr. Er streckte sich, bückte sich und drehte sich, nichts. Er sagte, ich glaube es nicht, kein Scheiß, ich veräpple sie nicht. Aber jeder Schmerz und jede Einschränkung ist komplett weg. Ich kann mich normal bewegen. Und die Ärztin im Krankenhaus meinte, das werden sie die nächsten 3 Wochen noch spüren. Ich meinte so, Gott ist gut und gnädig. Er, Amen. Wo ist eure Gemeinde und wie heißt euer Pastor? Ohne Scheiß, es ist weg. Halleluja. Also. Halleluja. Also, du siehst daran, du kannst Spaß haben, wenn du die Herrlichkeit Gottes weitergibst. Amen. Je lockerer du es weitergibst, umso besser. Okay? Halleluja. Halleluja. Pass auf, ich setze einfach diese Kühnheit frei, dass du wirklich in dieser Lockerheit, in dieser Freimütigkeit es einfach weitergehst. Es braucht ja auch eine gewisse Freimütigkeit zu sagen, oh, mein Volk geht unter aus Mangel an Erkenntnis. Wer will diese Freimütigkeit? Halleluja. Danke, Vater. Mit Freuden werden wir schöpfen aus den Quellen des Heils. Danke, Herr. Danke, Herr, für diese göttliche Lockerheit, diese göttliche Freimütigkeit, Herr. Diese göttliche Leichtigkeit, aus der heraus du uns aktiv werden lässt, Herr. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt übernimmst, Herr. Oh, mit einem heiligen Wusch über jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Weißt du, alles geht nur um dieses dich überlassen. Dich überlassen. Einfach überlassen. Einfach überlassen. Einfach überlassen. Die Liebe Christi, heißt es, überwältigt uns. Übernimmt uns. Weißt du, die Liebe Christi ist nicht dazu da, dass du sie mit deinem Verstand einkasselst. Oder dir genaue Vorstellungen machst. Oh, dann werde ich es genau so machen. Und das nächste Mal, ich werde es jetzt genau so machen wie in dem Zeugnis. Genau das werde ich aussagen. Nein, aber du lässt dich inspirieren von dem Geist, verstehst du? Du lässt dich inspirieren von diesem Geist der Leichtigkeit. Du lässt dich inspirieren vom Geist der Freude. Und dann bist du geführt vom Heiligen Geist, weil du dich einfach ihm überlassen hast. Und nur darauf kommt es an. Halleluja. Und wenn du es weitergibst, wird es stärker. Das ist das Gute dran. Wenn du es fließen lässt, wird es stärker. Immer wenn du was weitergibst von dem, was Gott in dir ist, wird es stärker. Tatsächlich, Gott in dir wird stärker, wenn man ihn weitergibt. Das ist das einzige Geschenk, das es auf dieser Welt gibt, das mehr wird, wenn man es weitergibt. Das ist Gott. Amen. Und es ist tatsächlich sogar nicht nur das, sondern es ist sogar ein Prinzip im Reich Gottes. Immer wenn gegeben wird aus Gott heraus, wird das, was du hast, mehr. Amen. Das ist tatsächlich so. Es ist das Prinzip Gottes. Immer wenn du es fließen lässt, wird es mehr. Das versteht kein Verstand. Kannst du nicht begreifen. Du sagst, ja, wenn ich Geld ins Reich Gottes gebe, dann wird mein Geld mehr. Aha. Mhm. Sagt der Verstand, ja klar, ist ja vollkommen logisch. Ne? Ich gebe es weg und dann wird es mehr. Mhm. Total logisch. Ne? Verstehst du? Aber Gott hat ja nicht versprochen, dass es logisch ist, sondern er hat ja nur gesagt, er hat ja nur versprochen, dass es funktioniert. Er hat ja auch nicht versprochen, dass du es genau verstehen wirst. Weißt du, du kannst die Dinge des Geistes nicht wirklich verstehen. Du kannst die Vorgehensweisen des Geistes mit deinem Verstand nicht wirklich verstehen. Du kannst dich ihm nur überlassen, ihn folgen und dann wirst du das Ergebnis sehen. Und dann sagst du, wuhu, es funktioniert tatsächlich. Amen, es funktioniert in jedem Bereich, im beruflichen, im finanziellen, im gesundheitlichen, im persönlichen. Es funktioniert, wenn du dich ihm überlässt und ihn hervorkommen lässt, es funktioniert immer. Immer. Es gibt nichts, was nicht funktioniert. Alles ist möglich. Amen. Halleluja.